HR Info. Wissenswert. Heute mit Heike Liesmann und den Pop-Stories von Klaus Walter. Hip-Hop, vor über 35 Jahren entstanden in den Straßen der Bronx, ist längst angekommen in Hollywood wie im Weißen Haus und in Deutschland. Einer unserer Popstars der Gegenwart kommt aus Offenbach, nennt sich Haftbefehl und erfindet eine neue Sprache, postmigrantischen Rap. Hip-Hop oder Rap, das ist die Kunst der Diskriminierten. Sie fühlen sich fremd im eigenen Land, sie nennen sich New Slaves, die neuen Sklaven. 150 Jahre nach dem offiziellen Ende der Sklaverei ist das Thema Rassismus in der amerikanischen Öffentlichkeit präsenter denn je. Und Hip-Hop spiegelt das wie kaum eine andere Kunstrichtung. Barack Obama outete sich als Fan. Hip-Hop-Stars performen gegen Gewalt. Auch darin zeigt sich, wie gegenwartshaltig Hip-Hop ist und wie Hip-Hop-haltig die Gegenwart. Deshalb beginnt der Beitrag von Klaus Walter mit Nachrichten. Rapper Bankroll Fresh in einem Tonstudio in Atlanta erschossen. Streit um Hip-Hop-Gruppe Public Enemy bei der Verleihung der Oscars in Los Angeles. US-Präsident Barack Obama gratuliert dem Rapper Kendrick Lamar zum Gewinn von 5 Grammys. Mein Name ist Dagmar Nuhn. Nachrichten aus dem Spätwinter 2016. Fight the Power, der Ruf zu den Waffen, 1989 produziert von Public Enemy für den Film Do the Right Thing von Spike Lee. Der militante Hip-Hop von Public Enemy und die konfliktfreudigen Filme des schwarzen Regisseurs Spike Lee, Ende der 80er Jahre Indizien für ein neues, ein kämpferisches afroamerikanisches Bewusstsein. Mehr als ein Vierteljahrhundert später, 2016, in Hollywood werden die Oscars vergeben und am Ende der weltweit übertragenen Show läuft Fight the Power. Über das Oscar-Finale läuft tatsächlich ein 27 Jahre alter Rap-Song von Public Enemy. Warum das? Einmal mehr wurden keine schwarzen Schauspieler nominiert. Eine Steilvorlage für den Star des Abends, Chris Rock. Der schwarze Komiker im weißen Dinnerjacket reißt bittere Witze über die Academy. Lacher bleiben in Hälsen stecken, Selbstironie à la Hollywood. Fight the Power ist das Prunkstück einer Ära, in der es für kurze Zeit so aussah, als würde sich Rap tatsächlich in den Dienst eines übergreifenden, wenn auch diffusen, politischen Emanzipationsprojekts stellen. Sagt der Hip-Hop-Kritiker und Musikjournalist Marc Dietrich. Hip-Hop im Dienst eines politischen Emanzipationsprojekts? Darauf zielt auch ein geflügeltes Wort. Rap ist das CNN für Schwarze. So sprach einst im 20. Jahrhundert Chuck D., Texter, Sprecher und Rapper von Public Enemy. Die griffige Formel geht um die Welt. Aber was taugt die Rede vom CNN für Schwarze heute? CNN war mal der wichtigste Nachrichtenkanal der englischsprachigen Welt. Und dann kam dieses neue Ding, dieses Internet. Und plötzlich war CNN von gestern und damit auch der Spruch von Chuck D. Zur nächsten Nachricht. Rapper Bankroll Fresh in einem Tonstudio in Atlanta erschossen. Am Tatort im US-Bundesstaat Georgia werden mehr als 50 Patronenhülsen gefunden. Der afroamerikanische Rapper Bankroll Fresh stirbt mit 28 Jahren. Diese Schüsse hier, die stammen aus einem seiner Videos. Schusswechsel, Verfolgungsjagden mit weißen Polizisten, Drogengeschäfte, diese Motive wiederholen sich bei Bankroll Fresh. Ein weiteres Markenzeichen, das Wedeln mit Geldscheinen, daher der Künstlername. Bankrolls sind Geldscheinbündel. Die Videos von Bankroll Fresh spielen in der Hustler Zone, also in den dunklen Zonen der Stadt, wo die Hustlers, die jungen schwarzen Abzocker und Gauner, ihre Geschäfte machen. Immer misstrauisch beäugt von durchweg weißen Polizisten. I'm a real trapper, rappt Bankroll Fresh, eine doppelte Anspielung auf die Trapper, die Pelzjäger und Fallensteller im alten Amerika, und auf Trap, die düstere Spielart des Hip-Hop, die vor allem im Süden der USA sehr beliebt ist. Der Name Trap dokumentiert die Nähe zum Drogenmilieu. Trap, zu Deutsch Falle, ist im Slang der Schauplatz eines Drogendeals. I'm a real trapper and I do what I want, rappt Bankroll Fresh und formuliert einen Lebensentwurf, mit dem sich viele seiner Fans identifizieren können, zumal wenn sie jung sind, schwarz und männlich. Ich bin ein echter Trapper und ich mache, was ich will. Wenn man nicht ganz genau hinhört, dann wird aus dem Real Trapper ein reicher Rapper. I'm a rich rapper and I do what I want. Ich bin ein reicher Rapper und ich mache, was ich will. Das Missverstehen ist einkalkuliert. Ein Wesensmerkmal im Hip-Hop, das Spiel mit den Worten. Balancieren mit doppelten Böden und Bedeutungen, sprechen in Zungen, erfinden neuer Wörter, Hybride und Bastarde, Geheimcodes und Geheimsprachen, die Außenstehende nicht verstehen. Ich bin ein echter Trapper und ein reicher Rapper und ich mache, was ich will. Mit diesem Credo stellt sich Bankroll Fresh in die Tradition des Gangster-Rap. Der Gangster-Rap entsteht Mitte der 80er Jahre in Compton und South Central, den heruntergekommenen schwarzen Zentren von Los Angeles. Er ist eine Antwort auf die geplatzten Träume der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. I have a dream. That all men are created equal. Gleiche Rechte für alle ohne Ansehen der Hautfarbe, Martin Luther Kings Utopie von der Integration, sie scheitert schon in den 70er Jahren, so die Diagnose des Kritikers Marshall Lewis. Treibende Kräfte des gesellschaftlichen Wandels wurden ermordet. Der gerissene Betrüger Richard Nixon zog ins Weiße Haus ein. Das Konzept der Integration wurde in Frage gestellt. Und es wurde klar, dass von der Bürgerrechtsbewegung nur die schwarze Mittelklasse profitiert hatte. Wenn nur die Mittelklasse profitiert, dann suchen die unteren Klassen andere Wege. Für Schwarze aus schwierigen Verhältnissen gibt es drei Aufstiegsoptionen. Sie können Sportler werden, Showstar oder Gangster. Oder eine Kombination aus beidem, Showstar und Gangster. Der Sound der Gangsterökonomie ist der Gangster-Rap. Das Gangsterleben wird zu einem integrierten Lifestyle, komplett mit Drogen und Dresscodes, Sex und Ehrenkodex und passender Musik. Real niggas don't die. Echte Nigger sterben nie. So beginnt 1991 das Album Niggers for Life von N.W.A. N.W.A. steht für Niggers with Attitude. Und die Rapper lassen keine Zweifel an ihrer Attitüde. Sie haben lange genug gehofft auf Integration und gewartet auf Akzeptanz durch die weiße Mehrheit. Jetzt drehen sie den Spieß um. Sie tragen das N-Wort mit Stolz. Die Attitude ist nicht mehr halt die andere Wange hin. Compton und South Central, die Brutstätten des Gangster-Rap, werden zum Symbol der gescheiterten Integration. Der Bandenkrieg wird zur Matrix gesellschaftlicher Prozesse. 2015, ein Vierteljahrhundert danach, kommt die Geschichte von Niggers with Attitude ins Kino. Straight Outta Compton wird in Hollywood gedreht, ein paar Meilen entfernt vom Originalschauplatz. Compton goes to Hollywood, nicht das letzte Mal für heute. What's the worst they can do to a nigga got me lost in hell to live and die in L.A. on bail? To Live and Die in L.A. Rap Tupac. Ready to Die heißt das große Album von Biggie Smalls. Beide werden reich und sterben jung. Wie Bankroll Fresh, der ermordete Rapper aus Atlanta. Der gewaltsame Tod als sich selbst erfüllende Prophezeiung. So auch bei 50 Cent, beinahe. Get rich or die trying, werde reich oder stirb bei dem Versuch, es zu werden. Im Jahr 2003, 40 Jahre nach I Have a Dream, formuliert der Rapper 50 Cent mit seinem Bestseller-Album den Traum vieler Afroamerikaner. 9 Kugeln im muskulösen Körper des einstigen Crack-Dealers beglaubigen die Message. 50 Cent weiß, wovon er rappt und funktioniert deswegen als Rollenmodell. In Pimp stilisiert er sich zum Super-Zuhälter. Mutter oder Hure, das Frauenbild von Rappern ist auch nicht immer besser als das von Rockmachos. Vom Crackdealer zum Milliardär. Diese Variante des amerikanischen Traums verkörpert Sean Carter alias Jay-Z, ein Überlebender im Gangsterkapitalismus. Und Jay-Z ist crazy in love. Im gleichnamigen Song zelebriert er seine Liebe zu einem der größten Popstars des Planeten, Beyoncé. Mit ihrem flexiblen Ellbogenfeminismus und dem unbedingten Aufstiegswillen verkörpert Beyoncé die First Lady im Power Couple Nummer 2 der African American Aristocracy, sagt die Popkritikerin Sonja Eismann. Das Powerpaar Nummer 2 der afroamerikanischen Aristokratie ist gut befreundet mit dem Powerpaar Nummer 1. Michelle und Barack Obama suchen die Nähe zu schwarzen Popstars, Mit Beyoncé und Jay-Z sind sie angeblich gut befreundet. Im Weißen Haus läuft schwarzer Hip-Hop noch bis November 2016. Gut 35 Jahre nach den ersten Rap-Attacken aus der New Yorker Bronx ist Hip-Hop nicht nur gesellschaftsfähig, er ist auch präsent, wenn Amerika seine Helden feiert. Super Bowl, Grammys und Oscars. Das sind gesellschaftliche Ereignisse mit großer Symbolkraft in einer Gesellschaft, die immer mehr an Zusammenhalt verliert und deren Politiker immer mehr polarisieren. Wenn im November 2016 ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den ersten nicht-weißen Präsidenten gewählt ist, wird er oder sie weiß sein. Schwarz dagegen waren diesmal die Hauptdarsteller bei Super Bowl und Grammy. Binnen weniger Tage haben die USA zwei spektakuläre Auftritte von afroamerikanischen Popstars erlebt. Zwei Auftritte mit politischer Sprengkraft. Beim Super Bowl präsentiert Beyoncé ihre neue Single Formation. Ein Song voller selbstbewusster Statements zum Frausein, Schwarzsein, eine schwarze Frau sein und eine schwarze Frau aus dem Süden der USA sein, so die Süddeutsche Zeitung. Beyoncé mag ihr gekräuseltes Haar und sie mag Afros, sie mag ihre Negro-Nase mitsamt den Jackson 5 Nostrils, also genau die großen Nasenlöcher, die sich Michael Jackson später verkleinern lässt, im Zuge seiner chirurgisch und kosmetisch betriebenen Weißwerdung. Es ist egal, ob du schwarz bist oder weiß, singt Michael Jackson 1991. 25 Jahre später sitzt Beyoncé auf einem Polizeiauto, das steckt bis unters Dach in einer braunen Brühe. Wir sind im Beyoncé-Video zu Formation und wir sind in New Orleans. Seit dem Hurricane Katrina das Symbol für einen institutionellen Rassismus, der die Belange von schwarzen Amerikanern vernachlässigt oder ignoriert. Beyoncés Lied gipfelt in einer bizarren Drohung. Vielleicht werde ich ein schwarzer Bill Gates sein. Die Vorstellung, dass diese äußerst wuchtige, äußerst selbstbewusste, äußerst afroamerikanische Frau auf dem Dach eines Polizeiautos, das im Schlamm von New Orleans absäuft, dass diese Frau der nächste Bill Gates wird, so reich, so mächtig, diese Vorstellung dürfte für viele Amerikaner ein Albtraum sein. Beim Super Bowl tragen Beyoncés Tänzerinnen Barett auf dem Kopf und schwarze Lederjacke, die Uniform der Black Panther Party. Sie posieren mit geballter Faust und einem Schild, auf dem steht Gerechtigkeit für Mario Woods. Der junge Afroamerikaner wurde im vergangenen Dezember in San Francisco von der Polizei mit 20 Pistolenkugeln durchlöchert. Ein weiterer Fall von tödlicher Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Gegen diese schwarze Serie hat sich in den USA eine Bewegung formiert. Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Auch Beyoncé beruft sich beim Super Bowl auf diese Bewegung und bekommt Gegenwind. As a platform to attack the people who put their lives at risk to save us. Beyoncé missbrauche die Bühne des Super Bowl, um Leute zu attackieren, die ihr Leben riskieren, um uns zu beschützen. Sagt Rudolph Giuliani, weißer Republikaner, Ex-Bürgermeister von New York und Verfechter von Null-Toleranz gegen Gesetzesbrecher jeder Art. Wenn ein weißer Politiker eine weltberühmte schwarze Musikerin so offen kritisiert, dann ist klar, das Klima in den USA wird rauer. Ich bin der Bodensatz der Menschheit. Meine Haare sind kraus, mein Schwanz ist groß, meine Nase ist rund und breit. Ihr hasst mich, nicht wahr? Ihr hasst mein Volk, ihr wollt unsere Kultur auslöschen. Mit dem Song The Blacker the Berry beginnt Kendrick Lamar seinen Auftritt bei den Grammys. Es ist mehr Kriegserklärung als Begrüßung. Der schwarze Rapper und seine Crew performen in Häftlingsklamotten hinter Gefängnisgittern oder aneinander gekettet wie die Chain Gangs auf den Plantagen zur Zeit der Sklaverei. 5 Grammys kassiert Kendrick Lamar für sein Album To Pimp a Butterfly, das in allen relevanten Bestenlisten 2015 ganz oben stand. Allerdings nicht den Preis in der Königsdisziplin. Der Grammy für das beste Album geht an Taylor Swift. Immerhin wird Lamar ausgezeichnet für den Song des Jahres. Niggas gonna be alright. Kendrick Lamar rappt und singt seinen Song des Jahres bei den Grammys. Im Hintergrund erinnert ein riesiges Leuchtfeuer an die Verbrechen des Ku Klux Klan. Niggas Gonna Be Alright ist die Hymne der Bewegung Black Lives Matter. Im Video wird Kendrick Lamar von einem weißen Polizisten abgeschossen. Ein Albtraum. Am Ende wacht er auf mit einem Lächeln auf den Lippen. Nach seinem furiosen 6-Minuten-Auftritt steht Lamar im Dunkeln, hinter sich der Grundriss des afrikanischen Kontinents. Darauf steht geschrieben Compton. Compton ist der Stadtteil von Los Angeles, aus dem Lamar stammt, und Compton ist Kriegsgebiet. Schauplatz von Bandenkriegen und Polizeigewalt und als solcher verewigt in ungezählten Rap-Songs. Das Publikum bei den Grammys tobt. Nach dieser Show versteht man die New York Times. Die nannte Kendrick Lamar einen Evangelisten der Black Power. Auch der Präsident gratuliert. Kendrick Lamar arbeitet für eine bessere Zukunft unseres Landes, twittert Barack Obama. Der scheidende Präsident hat ein Gespür für popkulturelle Symbolpolitik. Sein Lieblingssong des Jahres 2015 stammt von Kendrick Lamar. How much a dollar really costs? The question is detrimental, paralyzing my thoughts. How much a dollar cost? Kendrick Lamars komplexe Erzählung über Armut und Empathie, von Barack Obama gewürdigt als bester Song des Jahres. Beyoncé und Kendrick Lamar sind nur zwei von vielen afroamerikanischen Stars, die sich lauter und deutlicher zu Diskriminierung und Gewalt äußern. Die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft führt auch zu einer Politisierung der Popkultur. Wenn Kanye West nicht gerade über sein Lieblingsthema redet, über Kanye West, dann verschärft auch der populärste Rapper unserer Zeit den Ton. An Pitchfork, Rolling Stone, New York Times und andere weiße Publikationen: Bitte hört auf, über schwarze Musik zu schreiben. So Kanye West neulich über sein Lieblingsmedium Twitter. West hat ein neues Album, das will promotet werden. Es heißt The Life of Pablo. Der Pablo, mit dem der Rapper sich da vergleicht, ist genau Pablo Picasso. Drunter macht es Kanye nicht und twittert weiter. Ich liebe, liebe, liebe euch weiße Leute, aber ihr versteht nicht, was es bedeutet, ein Urenkel von ehemaligen Sklaven zu sein. Die Verbrechen der Sklaverei hat Kanye West schon vor 3 Jahren thematisiert. Sie wollen uns wegschießen, sie wollen uns zu den neuen Sklaven machen in ihren privaten Gefängnissen. In der privatisierten Gefängnisindustrie sieht West eine neue Sklaverei. Mit New Slaves katapultiert der Rapper die Debatte in die Charts. Heute säßen mehr afroamerikanische Erwachsene hinter Gittern, als es im Jahr 1850 Sklaven gab. Zwischen 1970 und 2005 habe sich die Zahl der Inhaftierten verachtfacht, davon überdurchschnittlich viele Afroamerikaner. Wenn dieser Trend anhält, dann wird einer von 3 schwarzen Männern, die heute geboren werden, im Gefängnis landen. Kanye West war es ja auch, der nach dem Hurricane Katrina die denkwürdigen Worte sprach: George W. Bush doesn't care about black people. Präsident Bush interessiert sich nicht für Schwarze. West will das besser machen. Kürzlich hat er ja verkündet, dass er 2020 selbst ins Weiße Haus will. Bis es soweit ist, wird erstmal der nächste Präsident gesucht. Und da gilt Black Lives Matter und schwarze Stimmen zählen. Close Your Eyes and Count to Fuck von Run the Jewels. Auch dieser Song prangert weiße Polizeigewalt an mit einem drastisch expliziten Video. So drastisch explizit, dass die User-Kommentare deaktiviert wurden. Einer der Rapper von Run the Jewels, sein Name ist Killer Mike, engagiert sich im Wahlkampf für Bernie Sanders. Killer Mike tut das mit einer fulminanten Rede im Duktus eines Martin Luther King. Oder eines Malcolm X. The ideas, the philosophy and the ideology of Bernie Sanders there. And you make sure when you leave, they are on fire because they have felt the burn. Feel the burn, brüllt Killer Mike, ein Wortspiel mit dem Namen von Bernie Sanders und to burn, brennen. Die Leute sollen das Feuer spüren, das die Ideen des Bernie Sanders ausstrahlen, des Konkurrenten von Hillary Clinton bei den Demokraten. Auch schwarze Hollywood-Prominenz unterstützt Bernie Sanders. And when Bernie gets in the White House, he will do the right thing. How can we be sure? Bernie was at the March on Washington with Dr. King. Bernie wird im Weißen Haus das Richtige tun, sagt der schwarze Regisseur Spike Lee in Anspielung auf seinen Film Do the Right Thing. Genau, der Film, für den Public Enemy Fight the Power aufgenommen hatten. Klar, Asylbewerber müssen raus. Und keiner macht den Faschus-Dinger aus. Dies ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Wahn von Überfremdung politischen Wert erhält. Asylbewerber müssen raus und den Faschisten macht keiner den Gar aus. Nein, der Song ist nicht von heute. Er ist fast 25 Jahre alt und stammt von der Heidelberger Gruppe Advanced Chemistry. Drei Deutsche mit Vorfahren aus Ghana, Haiti und Italien. Sie haben deutsche Pässe, aber sie fühlen sich fremd im eigenen Land. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder. Fremd im eigenen Land, ein Hip-Hop-Klassiker gegen rassistische Diskriminierung. Aber auch ein Klassiker mit geringer Reichweite. 1992 läuft der Song so gut wie nie im Radio. Advanced Chemistry bleiben ein Geheimtipp. Ihr Song beginnt mit Nachrichten aus dem richtigen Leben. Der vierten Krawallnacht rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen. Ein Vierteljahrhundert nach Rostock brennen in Deutschland wieder Flüchtlingsheime. Und einer der größten Popstars des Landes ist der Sohn eines zazaisch-kurdischen Vaters aus dem osttürkischen Dersim und einer türkischen Mutter aus Giresun. Sein Name ist Aykut Anhan, seine Fans wie seine Feinde kennen ihn als Haftbefehl aus Offenbach. Haftbefehl spricht als Kanake in Deutschland und wendet sich an diese Kanaken in Deutschland. In Vaterstaat setzt er keine Hoffnungen mehr, er schießt auf den Adler. Wie jede Schriftstellerin, wie jeder Schlagersänger, so schlüpft auch Haftbefehl in Rollen. Allerdings wird bei drastischen Rappern schon mal die Kunst mit dem richtigen Leben verwechselt. Dank Haftbefehl lernen wir neue Wörter wie Chabo und Babo und so passiert mit der Sprache, was mit der Gesellschaft passiert. Sie verändert sich durch Leute, die einwandern und ihr Leben mitbringen. Manche bezeichnen Haftbefehl deshalb als Erfinder einer postmigrantischen deutschen Sprache. Das klingt ganz gut, hat aber zwei Haken. Erstens, eine Sprache verändert sich permanent und wird nicht von einer Person neu erfunden. Zweitens, das Wort postmigrantisch suggeriert, dass es irgendwann mal vorbei ist mit der Migration. Ist es aber nicht. Ist nur ein frommer Wunsch von Verfechtern des Reinheitsgebots. Im Bier, im Blut, im Boden. Von Grund auf enttäuscht, Fickvaterstaat, ich schieß auf den Adler. Depression im Ghetto, Depression im Ghetto. Ob 50 Cent oder Haftbefehl, Gangster-Rap oder Ghetto-Rap, hier verständigen sich vor allem Männer mit Männern über Männlichkeit. Deshalb soll wenigstens das Schlusswort von einer Frau kommen. Fatma Aydemir in der Berliner Tageszeitung über Haftbefehl und sein Mixtape Unzensiert, rausgekommen Ende 2015. Auffällig häufig fällt dabei das Wort Integration. Dass es in der Lebenswelt, die unzensiert thematisiert, durchweg negativ konnotiert ist, wundert kaum. Anhan stammt aus einer Generation unter einem sozialen Umfeld, die vor kaum einem Jahrzehnt immer wieder als Fallbeispiel misslungener Integration auf Magazintiteln und in TV-Shows herhalten durften. Klar, inzwischen heißt das Problem nicht mehr Integrationsverweigerung, sondern Radikalisierung. Und der Name Haftbefehl ist bis in die Mitte der Gesellschaft durchgedrungen. Doch was ändert das an dem Unbehagen, mit dem dieser Kampfbegriff seit jeher für Hafti und Co. behaftet ist? Sehr wenig, so scheint es. Wer unten bleibt und wer aufsteigt, das hängt allzu oft von der Herkunft ab. Chancengleichheit gibt es natürlich nicht. Nur wer Geld hat, kann sich die beste Bildung leisten. Ist das fair? Nein. Aber was ist wirklich im Endeffekt, was ist fair? Auf der Jagd nach dem Pfarrer, auf der Flucht vor dem Bull. Aykut Anhan, eigentlich nur bekannt unter seinem Künstlernamen Haftbefehl. Das war ein hr-info wissenswert von Klaus Walter über Hip-Hop. Diese Sendung gibt es zum Nachhören auf hrinforadio.de. Und falls Sie neugierig geworden sind, finden Sie hier auch andere Wissenswert-Sendungen zu Themen aus Politik, Geschichte oder Naturwissenschaft. Für hessische Schüler und Lehrer stehen alle Beiträge übrigens als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mehr dazu auf dem Wissensportal wissen-hr-online.de. Mein Name ist Heike Liesmann.